Dieser Gedanke hatte ihn schon manchmal sogar im Traum gequält, aber noch nie war er ihm so klar und deutlich zu Bewusstsein gekommen wie jetzt auf dem Wege zu Svidrigailov. Und schon dieser Gedanke allein erweckte in ihm blinde Wut. Wenn seine Vermutung zutraf, änderte das seine ganze Lage. Dann musste er sofort sein Geheimnis Dunitschka mitteilen. Vielleicht musste er sich selbst verraten, um Dunitschka von einem unvorsichtigen Schritt abzuhalten. Der Brief. Heute früh hatte Dunitschka einen Brief erhalten. Von wem konnte sie hier in Petersburg Briefe erhalten? Von Luschin etwa? Freilich passt Rasumichin auf sie auf, aber Rasumichin weiß doch nichts von alledem. Vielleicht sollte er sich auch Rasumichin anvertrauen. Raskolnikow dachte mit Widerwillen daran. Jedenfalls musste man Svidrigailov möglichst bald aufsuchen, beschloss er endgültig. Gott sei Dank, hier kam es nicht so sehr auf die Einzelheiten an, als auf das Wesentliche der Sache. Aber wenn er schon fähig war, falls Svidrigailov irgendetwas gegen Dunja im Schilde führte, so... Raskolnikow war in dieser ganzen Zeit, in diesem letzten Monat, dermaßen müde geworden, dass er ähnliche Fragen jetzt nicht mehr anders lösen konnte, als nur noch durch die eine Entscheidung. Dann schlage ich ihn tot. Er dachte es in kalter Verzweiflung. Ein schweres Gefühl bedrückte sein Herz. Er blieb mitten auf der Straße stehen und begann sich umzuschauen. Wo war er? Und wie war er hierher geraten? Er befand sich 30 oder 40 Schritte vom Heumarkt entfernt, den er bereits überquert hatte. In einem Haus linker Hand befand sich im zweiten Stock ein Restaurant. Alle Fenster waren weit geöffnet. Das Restaurant war nach den vielen Gestalten zu urteilen, die sich hinter den Fenstern bewegten, überfüllt. Im Saal wurden Lieder gesungen. Eine Klarinette, eine Geige und eine türkische Trommel waren zu hören, dazu die Juchzer einiger Frauenstimmen. Er wollte schon umkehren, da er nicht begriff, wie er dorthin gekommen war, als er plötzlich an einem der letzten Fenster des Restaurants Svidrigailov erblickte, der dort an einem Teetisch mit einer Pfeife im Mund saß. Das überraschte ihn bis zum Erschrecken. Svidrigailov sah und beobachtete ihn schweigend und wollte, was Raskolnikow ebenfalls stutzig machte, wie es schien, aufstehen, um still und unbemerkt fortzugehen. Raskolnikow tat sofort so, als hätte auch er ihn nicht bemerkt und blickte wie in Gedanken versunken zur Seite, doch ohne ihn ganz aus dem Auge zu lassen. Sein Herz klopfte erregt. Wahrhaftig, Svidrigailov wollte offenbar nicht gesehen werden. Er nahm die Pfeife aus dem Mund und wollte sich verbergen. Als er aber aufstand und den Stuhl zur Seite schob, merkte er offenbar, dass auch Raskolnikow ihn gesehen hatte und beobachtete. Zwischen den beiden spielte sich jetzt etwas ab, was ihrer ersten Begegnung glich, während Raskolnikow schlief. Ein schalkhaft verschmitztes Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht Svidrigailovs. Beide wussten, dass sie einander sahen und beobachteten. Schließlich lachte Svidrigailov laut auf. »Na, so etwas! Kommen Sie doch herauf, wenn Sie mögen! Ich bin hier!« rief er ihm aus dem Fenster zu. Raskolnikow ging in das Restaurant hinauf.